ist es lieber. Ja, ich liebe dich. Ich möchte dich nie verlieren. Du bedeutest Befriedigung für mich. Ich habe ein Geheimnis. Du bist ewig bei mir. Höre mir gut zu. Ich rede mit dir. Töte mich, denn manchmal werde ich verrückt. Es ist die Zeit, wenn das Töten mich entzückt. Töte mich, denn manchmal werde ich verrückt. Es ist die Zeit, wenn das Töten mich entzückt. Spüre meinen Schlag. Deine weichen Lippen. Mein Stiefel trifft dich hart. Nimm meine Hand. Streichle deine Haut. Was hab ich nur getan? Du hast mir nicht geglaubt. Töte mich, denn manchmal werde ich verrückt. Es ist die Zeit, wenn das Töten mich entzückt. Töte mich, denn manchmal werde ich verrückt. Es ist die Zeit, wenn das Töten mich entzückt. Turn.